Kleber erklärt uns mit ernstem Tonfall, was heute die Welt bewegt. Sicher Terror, Politik und welcher Volkssport zählt. Da bleibt wohl keine Sendezeit für ein Kind, das in Reichweite seiner Bonus meint. An jedem neuen Tag erbärmlich Hunger leidet, für das Mama am Abend Steine in der Pfanne wendet, damit das Kleine irgendwie in den Schlaf findet. Während unser Eins im Vergleich gutes Essen mit vollen Händen wegschmeißt und das nur weil's kleine Schönheitsflecken aufweist. Der Rußfleck auf dem T-Shirt ist uns etwas peinlich. Beim Brandschutz sind wir nur beim BER, nicht jedoch im Bangladesch so kleinlich. Dass Sklaverei in Mode ist kein Geheimnis. Jetzt gehen diese Menschen schon so weit, uns ihr Elend vor Augen zu führen. Brauchen ein ärztliches Attest, denn wir haben beim besten Willen keine Augen dafür. Ich weiß nicht, was man tun kann. Das wäre doch auch zu viel verlangt. Man muss doch etwas tun können. Sicher wird mal etwas tun können. Ob wir da etwas tun sollten. Wo doch so viele ihre Ruhe wollen. Fangen wir mit uns selbst an. Alles andere wäre wohl seltsam. Will ich in diese Welt wirklich ein Kind setzen? Ja, ich werde ihm beibringen, andere nicht gering zu schätzen. Dass es Sachen nicht als selbstverständlich sieht wie unsere eigenen vier Wände und den Honda, den wir aufbauen mit den eigenen vier Händen. Während du dabei bist, an Kindererziehung zu denken, sehe ich Freunde beim Kinderkriegen zu und denke, wie die Welt durch die Augen ihrer Kinder wohl aussieht und ob ihr Onkel dies mit etwas Fantasie wohl aufsieht. Doch stattdessen beherrscht mich das Gefühl, wir könnten zu wenig vom blauen Planeten für diese Kinder übrig lassen, die mit dem Klimawandel zum Geburtstag überraschen. Ja, wir müssen was ändern, doch die großen Firmen sollten mit dem Thema beginnen, denn sie nutzen es ungerechterweise nur für Marketing und ihren Gewinn. Denn wir wissen, dass es auch bei VW nach Emissionen stinkt. So gesehen, ich weiß nicht, was man tun kann. Das wäre doch auch zu viel verlangt. Man muss doch etwas tun können. Sicher wird mal etwas tun können. Ob wir da etwas tun sollten. Wo doch so viele ihre Ruhe wollen. Fangen wir mit uns selbst an. Alles andere wäre wohl seltsam. Lass uns runter zum See, es ist wirklich an der Zeit, ein wenig runterzukommen. Über Grünstreifen laufen, denn wir unseren Kopf. Frische Luft atmen und ein wenig die Beine vertreten, Bierchen schlürfen können und uns an den Wänden verewigen. Unter den Botschaften, die auf Wänden zu lesen sind, fällt mir eine ins Auge. Wir sind eure Ängste, wir bestehen auf ewig, denn mal ehrlich, habt ihr euch nicht an uns gewöhnt? Ich muss doch etwas tun können. Sicher wirst du etwas tun können. Geh ich's also selbst an. Irgendwie stellst du's an.